Heiko Maas ist bei ZDF Neo Redaktion vorbeigekommen und hat gesagt, ich brauche ein Programm, ein Propaganda dafür. Hallo zusammen, willkommen bei Small Talkers. Ich bin Gustavo. Und ich bin Leonid. Und unser Thema heute ist die ZDF Neo Sendung Manipuliert. Die Sendung wird von Sascha Lobo moderiert. Sascha Lobo ist ein sehr bekannter Autor und Blogger, der sich auf Internet und soziale Medien spezialisiert. Er sitzt ganz oft bei öffentlich-rechtlichen Talkshows wie Maischberger oder Anne Will und ist für das öffentlich-rechtliche Publikum sozusagen für Internet zuständig, so eine Internet-Experte. Die Sendung beschäftigt sich mit dem heißen Thema Hate Speech und Fake News. Da wird das Benehmen der Leute in sozialen Medien analysiert und die Gefahr von falschen Nachrichten besprochen. Für seine Versuche hat er 8 Social-Media-Nutzer eingeladen. An ihrem Beispiel will Lobo menschliches Verhalten auf die Probe stellen und herausfinden, ob und wie Nutzer sozialer Medien beeinflussbar sind. Unter ihnen die 6-fache Mutter Mandy. Online dreht sich bei ihr alles ums Abnehmen. Mit ihrer eigenen Diätstory will sie Vorbild sein. Probanden wissen noch nicht, worauf genau sie sich einlassen. Auch Johannes nicht. Ein sehr aktiver AfD-Blogger aus Mümbris in Unterfranken. Es soll analysiert werden anhand der Verhaltensweisen der Probanden, wie sie sich verhalten beim Liken in den sozialen Medien, beziehungsweise wie sich bei den Probanden selbst eine Blase auswirken kann. Und wie Sie darüber selbst nachdenken. Wir wollen nur 3 Segmente besprechen, die mit der Politik zu tun haben. Das erste wäre dann die Befragung der Probanden zum Eindruck bestimmter Bilder, die schockierend wirken könnten. Das hier ist ein Posting von Gerd Wilders, was immer mal wieder nach Anschlägen gepostet wird. Merkel gefotoshoppt mit Blut an den Händen. Und das hier ist etwas, was nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gepostet worden ist von einer Gruppe namens Patriotische Plattform. Auch hier sieht man, wie so eine Skandalisierung funktioniert. Und auch das ist natürlich absichtlich. Das wird absichtlich von den Leuten gemacht, um mit einem Schockbild eine Reaktion auszulösen. Eigentlich nicht okay. Finde ich. Weil die ganzen Hinterbliebenen der Opfer zum Beispiel, was müssen die dabei denken, wenn sie so ein Bild sehen? Das darf eigentlich nicht sein, das sollte nicht sein. Das sollte komplett rausgenommen werden und dürfte nie wieder verbreitet werden. Da müsste es ein Gesetz dafür geben. Wenn nicht, müsste das beschlossen werden. Meine Meinung. Johannes, ich würde dich gerne noch fragen. Du bist ja selber auch aktiv dabei, ja, Postings zu verbreiten. Was hältst du von diesen beiden Beispielen? Ja, teilweise sind sie manchmal auch gerechtfertigt. Also ich habe Grenzen, was bestimmte Bilder angeht. Ich möchte auch zum Beispiel, auch wenn ich manche Videos verbreite, wo sehr grausam sind, dann warte ich oft, bis ich die Version habe, wo draufsteht, Achtung, schlimme Bilder, weil ich einfach mit Schockbildern oder Ähnliches, denke ich, sollte man vorsichtig umgehen. Also das Problem wird tatsächlich, oder die Bilder werden relativ objektiv dargestellt und analysiert. Einer hat gegen sie geäußert, aber der AfD-Blogger hat sie zum Teil gerechtfertigt gefunden. Das zweite Segment, das politisch von Relevanz ist aus der Sendung, ist die Blase der Social Media der Nutzer. Das heißt, gibt es eine Blase und wie wirkt sie sich auf den Alltag und die Politik einer Gesellschaft aus? Diese Echokammern, die können eine ziemlich besorgniserregende Wirkung haben. Ich merke das auch, dass man sich durch Social Media seine eigene Bubble erstellt, weil man halt bestimmte Sachen mag. Aber ich würde das jetzt nicht als schlecht bezeichnen, denn ich suche mir ja aus, welche Bubble ich mir kreiere. Da hast du was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Aber gleichzeitig bedeutet es, wenn du Nachrichten haben möchtest über die morgen bevorstehende Alien-Invasion auf der Erde, die seit vielen Jahren von den Echsenmenschen geplant wird, dann findest du 24 Stunden am Tag Nachrichten, die genau diese Perspektive auf die Welt bestätigen. Das Wall Street Journal zeigt in einem Experiment, wie bei Facebook 2 Versionen aktueller Nachrichten entstehen. Der blaue Feed enthält nur Meldungen aus Quellen, die Unterstützer der Demokratischen Partei auswählen würden. Der rote Feed ist auf die Medien konservativer Republikaner ausgerichtet. Auswahl und Inhalt der Nachrichten unterscheiden sich eklatant. Die Fotos von Trump beispielsweise zeigen, während er für Liberale wie der ewige Verlierer aussieht, sehen viele Republikaner ihn als großen Staatsmann. Es ist ziemlich wichtig zu begreifen, dass das eben nicht nur die Rechtspopulisten oder nicht nur die Linksextremisten oder nicht nur die da drüben sind, sondern ganz häufig auch wir, die wir uns für normal halten, wo wir dann über diejenigen lachen, die vermeintlich auf alles andere reinfallen, wie zum Beispiel Verschwörungstheorien, dass die Regierung Flugzeuge durch die Gegend schickt, die dann Chemikalien auf uns niederregnen lassen. Ich möchte das nicht alles über einen Kamm scheren. Offene Menschenverachtung ist nicht das Gleiche, wie wenn jemand denkt, dass die Erde hohl ist. Ja? Es ist nicht dasselbe, ein Flüchtlingsheim anzuzünden und ein paar Globuli runterzuschlucken, obwohl Homöopathie auch nicht nachgewiesen ist. Das ist nicht das Gleiche. Aber die Mechanismen dahinter, die sind das eigentlich Spannende. Also ich habe das ziemlich informativ gefunden und ausgewogen. Nun die Auswirkung der Blase auf den politischen Alltag. Hierbei wird dann eine Demonstration aus dem rechten Spektrum gezeigt und auch eine Gegendemonstration aus dem linken Spektrum. Und dann werden mitunter die Teilnehmer befragt, wie sie zu einem Bild reagieren. Er will sowohl die Teilnehmer als auch Gegendemonstranten fragen, was sie bei diesem Foto empfinden. Es stammt von einer Familie, die ihren kleinen Sohn beim Besuch eines indischen Kinderheims fotografiert hat. Sie veröffentlicht das Bild im Netz, wo es für viel Resonanz sorgt. Wie nehmen die Demo-Teilnehmer aus den verschiedenen politischen Lagern dieses Foto wahr? Zuerst mischt sich der Netzexperte unter die Gegendemonstranten. Was empfindest du bei dieser Fotografie? Ich finde es ein schönes Foto. Glaubst du, dass es dich betrifft in irgendeiner Weise oder das Land betrifft? Überhaupt nicht. Nee. Was empfindest du bei diesem Bild? Also es guckt ein bisschen goldig, aber die sind alle so mit einem strahlenden Gesicht und das gibt halt was Positives rüber. Bewunderung oder so. Es wird halt dann Gegensatz irgendwie dargestellt oder halt irgendwie versucht zu konstruieren. Ich kenne Indien sehr gut und ich sehe die strahlenden Augen von diesen indischen Kindern, ein Neugierde aufeinander. Und das ist das, was wir eigentlich hier erleben möchten. Das war jetzt also auf der linken Seite und das ist jetzt kein manipulierter Ausschnitt, sondern das war wirklich fast einhellig, dass da so eine gewisse Freude war. Das ist jetzt auch keine große Verwunderung, denn eins der Mottos auf der linken Seite war pro Vielfalt, für die Vielfalt. Und jetzt schauen wir uns mal das auf der anderen Seite an, wo ich das gleiche Foto gezeigt habe. Das hier ist die Reaktion auf der rechten Seite. Darf ich dir eine Frage stellen? Na klar, stell. Was empfindest du bei diesem Bild? Ich sehe mein Vaterland in 10 Jahren. Richtig. Ich sehe mein Vaterland in 10 Jahren. Richtig. Ich sehe, dass meine Kultur zerstört wird. Ich sehe, dass ich jeden Tag so ein Stück meiner persönlichen Freiheit aufgebe. Genau jetzt, wo wir die ganzen Leute hier reinlassen. Genau in dem Moment passiert genau das. Und das siehst du in diesem Foto? Ja. Ich fahre früh U-Bahn. Aber da schläfst du wahrscheinlich noch. Dann geht es dir genauso. Ein Foto. Zwei völlig gegensätzliche Interpretationen. Im Prinzip ist alles objektiv. Zwei Lager wurden gezeigt, die Reaktionen wurden gezeigt und das Effekt von den Blasen wird auch quasi bewiesen. So, jetzt ist die Frage. Hilft uns diese Studie weiter in Bezug auf die Nutzung von Social Media? Ja, ich glaube, das Hauptaspekt der Sendung ist das Timing von dieser Sendung. Dass diese Sendung genau während der Diskussion über die Verabschiedung der Netzwerkdurchsetzungsgesetzes erscheint. Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei dieser Sendung. Obwohl handwerklich diese Sendung objektiv ist, finde ich das ganze Effekt von dieser Sendung schon ziemlich tendenziös. Würdest du sagen, dass diese Sendung einen Mehrwert für den Nutzer der Social Media darstellt? Nein, weil die Nutzer von Social Medien gucken kein ZDF Neo. Wir müssen einschätzen, wer das Zielpublikum von dieser Sendung ist. Das ist Fernsehpublikum. Die Sendung wird auf ZDF Neo und auf ZDF gezeigt. Das ist ein sehr älteres Zielpublikum, das sich vielleicht mit Internet nicht so gut auskennt und meistens fernsieht. Und auf sie könnte diese Sendung ziemlich unsichere Wirkung ausüben. Okay, also du stimmst auch überein, dass der Grundtenor der Sendung ist, manchmal merken wir nicht selbst, dass wir solchen Phänomenen ausgesetzt sind wie Hate Speech und Fake News. Jetzt die Frage, die ich mir stelle, siehst du irgendeinen Lösungsansatz in der Sendung, damit uns, vorausgesetzt die These ist richtig, es uns auffällt? Es wird keine direkte Lösung erwähnt, aber es wird vermutet, dass dieser Bereich sozialen Medien schon ziemlich düster sind und manipulativ sind und man braucht schon eine Stelle, die das kontrollieren sollte. Ja, aber meinst du nicht, dass wir als User unterschätzt werden? Dass wir wirklich alle wie Schafe einen Herdentrieb hinterherlaufen und wirklich nicht in der Lage sind, tatsächlich zu erkennen, dass wir uns vielleicht in einer Blase befinden könnten, was Fake News ist, was Hate Speech ist? Brauchen wir dafür wirklich jemand, der uns das sagt? Naja, es geht nicht nur darum, ob wir dieses Gesetz brauchen, das ist ein anderes Thema. Es geht jetzt um diese Sendung. Okay. Welches Ziel diese Sendung verfolgt, wann diese Sendung erscheint. Und wir können auch kurz zur Erstehung dieser Sendung sagen, weil es gibt ein Interview mit Sascha Lobo und der Produzentin dieser Sendung auf DWDL, wo es darum geht, dass die Entscheidung, diese Sendung zu produzieren, sehr schnell ging, sogar zu schnell, was Sascha Lobo sagt. Wir alle wissen, die Genehmigungsprozesse dauern bei Fernsehen ziemlich lang. Es könnte ein sehr langsames Prozess sein. Aber im Falle dieser Sendung war dieser Prozess super schnell. So sagt zum Beispiel die Produzentin dieser Sendung, Michaela Hummel. In unserer langjährigen Zusammenarbeit mit ZDF Neo ist es uns als Doclights ja mehrfach gelungen, mit den Sozialexperimenten einen gesellschaftlichen Diskurs anzustoßen. Dafür drängt sich auch dieses Thema auf. Insofern sind wir schnell ins Gespräch gekommen. Und als ich Sascha Lobo vorgeschlagen habe, ging die Tür noch schneller auf. Und dann sagt Sascha Lobo dazu, was nicht normal ist. Manchmal geht sie dann auch schnell zu. Das hängt immer ein bisschen vom Medium ab. Okay, du siehst also auf jeden Fall eine Verbindung im Timing. Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die Sendung. Ich will nicht sagen, dass es so eine Verschwörung gibt und Heiko Maas ist bei ZDF Neo Redaktion vorbeigekommen und hat gesagt, ich brauche ein Programm, eine Propaganda dafür. Es funktioniert irgendwie automatisch. Das Thema wird in der Presse thematisiert, die Redakteure entscheiden sich, etwas darüber zu machen. Aber in der Presse wird natürlich dieses Thema immer so dargestellt, dass Fake News und Hate Speech super gefährlich sind. Und dann kommt Sascha Lobo dazu, der auch schon gewisse politische Prägung hat und alles kommt zusammen. Kann durchaus sein, das möchte ich nicht bestreiten. Es gibt auch einen zweiten Punkt, der mir aufgefallen ist. Es wird in der Sendung viel gesprochen, worauf man achten sollte und so weiter und so fort. Es wird aber keine technische Lösung angeboten, mit der man selber stärker darauf achten kann, was Hate Speech ist, wie man damit umgehen kann und wie man aus dieser Blase, falls man in einer ist, ausbrechen kann. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Ansonsten ja, sicher, es kann durchaus sein, dass das Timing mit der Politik zusammenhängt. Ja, vielleicht in ein neues Amt ist die Lösung. Ja, ein neues Gesetz, neues Amt, neue Zensur. Und was glaubt ihr? Habt ihr diese Sendung objektiv gefunden? Oder denkt ihr, dass es einfach ein wenig polemisch gewesen ist? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte liked es und abonniert unseren Kanal. Danke und ciao. Tschüss.